niemandem auf dieser Welt vertrauen. Selbst im Mutterleib war ich schon allein. Viele denken, dass sie könnten mich verstehen. Doch einsam bleibt der Weg, auf dem ich mich beweg. Halt lieber den Ball flach und bleib von mir weit entfernt. Ich brauche den Abstand, aus Enttäuschung gelernt. Deswegen bin ich kein Teil eures Babylon-Systems. Und der Hochmut kommt vor dem Fall. Ich warte im Abyss auf den Zerfall eurer scheinheiligen Welt. Und an den Abgrund treibt ihr immer weiter heran. Alles, alles wie von selbst in den Weltuntergang. Ich bin kein Held und auch kein Gegenteil davon. Komm herein in mein dunkles Reich. Und heißer Stahl löst die Haut von deinem Fleisch. Am tiefsten Punkt, da steht mein Thron. Ich bin König der Finsternis und Herrscher der Dämonen. Unantastbar bleib ich für die ganze Menschheit. Sozialen Medien, willst du den Kontakt, Begegnung der dritten Art, musst du die Hölle ganz allein für dich betreten. Viele wollen reden, doch ich rede nicht sehr viel. Du suchst im Internet nach jeglichem Profil, um es mir zuzuordnen. Doch ich bin out of orbit, nicht von dieser Welt, und du triffst mich an den Pforten. Zu einer Dimension, die deine Vorstellung sprengt. Wenn du am Leben hängst, dann gib das Vorhaben auf. Denn alles, was du findest, übersteigt deinen Verstand. Flammen des Inferno, Feuerwalze übers Land. Ich will, dass alles im Fegefeuer brennt. Und das Schicksal ist besiegelt, ganz egal, was du dir denkst. Auf welchem Kontinent du sicher bist. Das Einzige, was keine Grenze kennt, ist das Universum. Komm herein in mein dunkles Reich. Und heißer Stahl löst die Haut von deinem Fleisch. Am tiefsten Punkt, da steht mein Thron. Ich bin König der Finsternis und Herrscher der Dämonen. Unantastbar bleib ich für die ganze Menschheit. Und unerreichbar auf allen sozialen